Vom Himmel hoch ihr Englein kommt. Alleluia, Alleluia, Susanni, Susanni, Susanni. Kommt, springt und singt, kommt, pfeift und trommt, Alleluia, Alleluia. Lasst hören,